Wälder fallen, Wüsten wachsen, zu spät ist es für Prophylaxen. Meere stinken, Berge wanken, Katastrophen ohne Schranken. Die Herzen sind leer. Gelb-grüner Qualm, Dampf vom Müll der Kippen, Rausch mit Staub auf dürren Lippen. Allein nur gilt die Realität des Marktes, Energie am Rand des Infarktes. Zeit ist um, die Frist vorbei, gestern wie morgen, alle Zeit allein. Blut unter Mond ist nicht mehr, dein Herz ist so voll und die Herzen leer. Und wer ist doch bestimmt?